Natürlich freue ich mich auch insbesondere auf meinen heutigen Live-Gast hier im Studio, denn obwohl überall zu lesen ist, dass er anlässlich der Veröffentlichung seines dritten Albums überhaupt keine Interviews geben wird, ist er heute hier. Und deshalb geht's in ein paar Minuten auch schon los mit Massiv live im Soundgarten auf Fritz. Herzlich willkommen. Wasim Taha alias Massiv, 1,80 groß, 120 Kilo schwer, muskelgepackt. Massiv, der kommende Abräumer im Gangster-Rap-Milieu. Das Plattenlabel Sony BMG hat Massiv unter Vertrag genommen. Ja, und im Gegensatz zu vielen anderen Möchtegern-Musikern bekommt er massive Unterstützung vom Musikgiganten Sony. Es nennt sich sinnigerweise Massiv. Ein harter Kerl mit harten Beats und harten Texten. Und als Massiv will er ganz nach oben. Erst die Schlägerei, nun die Schüsse auf Massiv. Viermal wird auf Massiv geschossen. Ein Projektil durchschlägt die Windschutzscheibe, zwei weitere die Beifahrertür des BMW. Eine Kugel trifft den Rapper am rechten Oberarm. Der maskierte Täter feuerte dreimal auf offener Straße in Berlin-Neukölln. Seine Kugeln galten in der Nacht zum Dienstag dem bundesweit bekannten Rapper Massiv. Die Polizei ermittelt. Er stand neben seinem Fahrzeug, telefonierte. Plötzlich trat ein Unbekannter an ihn heran und gab mehrere Schüsse auf ihn ab. Dabei wurde das Opfer am Oberarm verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem dunklen PKW in Richtung Hermannstraße und dann weiter in unbekannte Richtung. Massiv. Rapper Massiv. Rapper Massiv. Rapmusiker Massiv. Rapper Massiv. Der Rapstar Massiv. Rapper Massiv. Massiv. Massiv. Massiv. Gangster-Rapper Massiv. Rapper Massiv. Massiv. Massiv. Massiv. Massiv. Massiv. Massiv. Massiv. Ja. Massiv. So heißt der junge Mann. Yes. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich übertrieben. Übertrieben? Ja. Das war ja gerade das Intro von deiner neuen LP, Meine Zeit. Beste Intro ever. Und ist ja eigentlich auch eine chronologische Zusammenfassung der letzten wichtigen Ereignisse quasi. Von alles zusammengewürfelt, was die Reporter und Journalisten so labern, wenn der Tag lang ist. Warum hast du das als Intro gemacht? Glaubst du, es gibt nur immer Leute, die dich noch nicht kennen? Oder warum habt ihr eigentlich die Medien da so über dich quatschen lassen? Wieso? Ach, nö, ich kam da mit Brisk Fingers, also der hat da auch den Beat dazu gebastelt, ja? Zu diesem Intro, zu dieser Idee, dass wir da einfach mal alles zusammenwürfeln, dass die Leute so ein Komplettpaket haben von Massiv, was so reportagemäßig schon am Start war. So bekommt man einen leichten Einblick in meine Vergangenheit. Damit man nicht mehr drüber reden muss, wahrscheinlich. Ja, einfach nur um abzuschließen und jetzt kommt eben meine Zeit. Du warst ja, du warst ja auch mal vor einem Jahr hier, ne? Und dann habe ich jetzt in der Zwischenzeit nochmal genau recherchiert, was ist denn so passiert und was ist denn jetzt mit der neuen Platte und bla bla bla. Und überall habe ich gelesen, Massiv gibt keine Interviews. Ja. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Heute ist übrigens eins der ersten Interviews. Warum eigentlich hier? Also ich fühle mich ja geehrt, aber... Ja, weil es hier Spaß macht. Oh. Und letztes Jahr war ja auch schon übertrieben fetzig hier. Und übertrieben? Das heißt, du gehst nur zu Interviews, die übertrieben fetzig sind? Nee, und alle nicht anderen wegen das. Es war schon präzise geplant, keine Interviews zu geben, um wirklich alles auf die Musik zu lenken, um mich als Künstler in den Vordergrund zu stellen. Hast du denn... Weil die Leute... Also zu denen sagst du ja, dann schreiben sie Nein auf. Also das heißt, du gehst gerne ins Radio, weil da zählt dein Wort und nicht, was nee, sich jetzt der... Ja, vorher wäre ich ja gar nicht ins Radio auch gegangen. Also wäre ich auch gar nicht ins Radio gegangen. Aber ab jetzt gebe ich wieder Interviews und kümmere mich so ein bisschen um ein paar Promo-Dinger. Okay. Aber vorher habe ich alles so sacken gelassen, dass sich wirklich die Leute nur auf meine Musik konzentrieren. Und hat es funktioniert? Ja, hat funktioniert. Also haben sie denn trotzdem drüber geschrieben? Die Kritiker haben auf jeden Fall Hammer Reviews geschrieben und wurden dafür zerfetzt. Von wem denn zerfetzt? Von den Hatern, von denen es ja nicht wenig gibt. Die gibt's immer noch? Die haben sich sogar vermehrt. Also, sag mal, wo verkriechen die sich eigentlich den ganzen Tag? Das sind richtige Ameisenhaufen. Ey, wo leben die, Alter? Die sind ganz dicht im unter dem Dickicht oder wie der Scheiß heißt. Okay, gut. Habe ich schon geahnt. Ja. Die trauen sich auch immer nicht nach vorne und rauszukommen. Nee, also persönlich sagt mir das nie einer. Also die Oder? Sagen immer, ich bin süß, voll in Ordnung und die Musik ist dufte. Und dir hat noch nie jemand auf der Bühne die Hand gegeben und dir in die Augen geguckt und gesagt, du Massiv, ich finde das echt voll merkwürdig, was du da machst. Nee. Noch niemand. Hat sich noch keiner getraut. Tja, Leute. Und würde ich auch hier live sagen, also ich bin nicht gut zu sprechen auf Kritik. Wie meinst du das? Konstruktive Kritik kann man nee, nicht geben? Nee, man kann schon mal sagen, ey, ich finde den Song scheiße, aber mich komplett scheiße zu finden, also nicht unter vier Augen bitte. Ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige, der das schlecht verträgt. wenn zu mir jemand sagt, du bist doof, dann weine ich auch. Manche sagen, sie hätten die Schlacht verloren. Wir hören erstmal rein in dein Album. Ja, hört mal rein. Warte mal, wir machen mal von vorne hier, ne? Wenn okay. Wir hier richtig schön alle hören. Mit Intro. Muss man genau zuhören, ja. So, und gleich geht's weiter hier. Yes. Im Quatschen. Manche sagen, sie hätten die Schlacht verloren, doch den Krieg gewonnen. Manche halten sich für unwiderstehlich, für die coolsten. Doch dann scheitern sie an ihrem eigenen Ego. Ich geb einen Fick darauf, was Leute über mich zu wissen glauben. Ihr fragt euch, was ich bin. Ihr fragt euch, wer ich bin. Ihr fragt euch, was ich kann. Ein Mann scheißt auf Worte. Mich kann man an meinen Taten messen. Ich bin's massiv. Kommt, das ist mein Lebenswerk, das ist mein Album Nummer 3. Meine Hände bluten, komm, wir schreiben das Kapitel neu. Komm, fühl mich wie neu geboren, ich mach jetzt endlich einen Tisch. Massiv ist back, dieser Junge, der die Nerven trifft. Komm, das ist mein Lebenswerk, das ist mein Album Nummer 3. Meine Hände bluten, komm, wir schreiben das Kapitel neu. Komm, fühl mich wie neu geboren, ich mach jetzt endlich einen Tisch. Massiv ist back, dieser Junge, der die Nerven trifft. Komm, auf diesen Tag hab ich mich so sehr gefreut. Ich hab mich so danach gesehnt, ich hab noch gar nichts bereut. Jeder Schritt war gut durchdacht. Ich wurde zum Rapstar über Nacht. Ich hab die Scheiße angepackt, Mann. Ich hab aus der Scheiße Gold gemacht. Ihr seid jetzt erst aufgewacht, Mann. Ich bin überhaupt nicht satt. Ich bin nur ein Junge aus der Pfalz. Ich hab einen Traum gehabt. Mir kommt das alles vor wie ein Déjà-vu. Bin so populär, dass selbst ein Richter, der mich in den Bau gebracht hat, grüßt. Wer nicht schwört, der lügt. Wer mich nicht hört, betrügt. Mein Sound sorgt für Gänsehaut, weil meine Stimme jeder fühlt. Komm, das ist meine Zeit. Das ist mein Album Nummer 3. Meine Zeit ist reif, es wurde Zeit, dass ich Geschichte schreibe. Ihr seht es selbst, wegen mir hören Rapper auf zu rappen. Die Labels schließen ihre Pforten, um sich selbst zu retten. Ihr seid nur ein Augenblick, MAS ein Leben lang. Wenn du das bezweifelst, greifst du mich bei meiner Ehre an. Das ist mein Lebenswerk, das ist mein Album Nummer 3. Meine Hände bluten, komm, wir schreiben das Kapitel neu. Fühl mich wie neu geboren, ich mach jetzt endlich einen Tisch. Massiv ist back, dieser Junge, der die Nerven trifft. Das ist mein Lebenswerk, das ist mein Album Nummer 3. Meine Hände bluten, komm, wir schreiben das Kapitel neu. Fühl mich wie neu geboren, ich mach jetzt endlich einen Tisch. Massiv ist back, dieser Junge, der die Nerven trifft. Ich wurde gesegnet, guck, das Leben meint es gut mit mir. Es war nicht immer so, in der Vergangenheit ist viel passiert. Ich weiß, man sagt, lass die Vergangenheit vergangen sein. Doch für manche Menschen kann das einfach nicht so einfach sein. Nein, ich bin schon öfters gescheitert, doch meine Hoffnung bleibt. Hab das beste Forum, Mann, ich will nie wieder einsam sein. Nie wieder ganz allein, ich will mein Leben mit euch teilen. Scheiß auf die Kritiker, jetzt kommt endlich meine Zeit. Mir wird wohl warm ums Herz, wenn ich daran denken muss. Wie die Kinder sich mein Album kaufen, kurz vor Ladenschluss. Dass ein Kind dann warten muss, Mann, das tut mir ehrlich leid. Am liebsten würde ich euch meine Platten eigenhändig verteilen und sie dann handsignieren. Scheiß auf das Geschenkpapier, reiß es auf, schieb es in den Player und lass dich entführen. An einen Ort, wo man dich respektiert. MAS Rap für die Masse, ich bin viel zu weit, jetzt kommt meine Zeit. Das ist mein Lebenswerk, das ist mein Album Nummer 3. Meine Hände bluten, komm, wir schreiben das Kapitel neu. Fühl mich wie neu geboren, ich mach jetzt endlich einen Tisch. Massiv ist back, dieser Junge, der die Nerven trifft. Das ist mein Lebenswerk, das ist mein Album Nummer 3. Meine Hände bluten, komm, wir schreiben das Kapitel neu. Fühl mich wie neu geboren, ich mach jetzt endlich einen Tisch. Massiv ist back, dieser Junge, der die Nerven trifft. Yeah. Räuspert sie sich schon und da ist Mike schon an hier. Massiv ist in dieser Sendung heute. Yes, hier. Vor knapp einem Jahr warst du schon mal vorbeigekommen. Ja, diesen Tag vergisst man nicht so schnell. Wieso? Also schrecklich mit mir? Nee, also... Kommt mir gar nicht voll so positiv, vor. Also so voll cool so. Überhaupt die coolste Hip-Hop-Radiosendung Deutschlands auf jeden Fall. Mit Abstand. Ich war letzte Woche woanders. Wo warst du denn? Norden, Süden? Beim Konkurrenten. Beim Konkurrenten. Ja, wir haben noch keine Konkurrenz. Aber es war nicht in diesem Sendegebiet, ne? Nee, das war auf der anderen Seite von Deutschland. Und willst du mal konstruktive Kritik abgeben? An wen denn? Na, über diese Hip-Hop-Show. Über diese Hip-Hop-Show? Wo du gerade warst. Nee, das war ja alles cool und so, aber nicht, noch nicht mal ansatzweise so cool wie hier. Hier ist die Atmosphäre und da ist viel mehr Licht und da hat man... Ja, weil eigentlich sitzen wir hier in einer fetten Backstage-Party, haben Millionen von Leuten um uns rum, der Grill ist an und es ist richtig Hip-Hop, oder? Nee, jetzt nicht, aber... Man sieht schon die Hip-Hop-Aufkleber überall auf den Wänden rumgeballert. Was ist denn alles passiert, seit du hier warst? Hast du irgendwas Schönes erlebt, irgendwas Schlechtes erlebt? Gib doch mal eine kurze Zusammenfassung von einem Jahr. Natürlich, sehr viel Schönes, sehr viel Schlechtes. Aber ich bin ins Studio gegangen mit Desio, habe ein bisschen gequält. Habe 400 Beats gehabt, davon habe ich 16 Stück gepickt von 16 verschiedenen Produzenten und daraus ist mein Album geworden, meine Zeit. Ja. Und zwischendrin in den Aufnahmen bin ich nach Palästin gereist, was sehr aufregend war mit der Deutschen Botschaft und mit dem Goethe-Institut, das mich eingeladen hat. Okay. Und dort haben wir Workshops gegeben in den Flüchtlingscamps, aha, in den ganz gefährlichen Gebieten. Das war im November, Dezember? Wenn ich November, Mitte November bis... fast Ende November. Was hat dir am meisten Spaß gemacht im vergangenen Jahr? Der beste Tag? Der beste Tag im vergangenen Jahr, wo ich an meinem Geburtstag in Tel Aviv gelandet bin und noch genau 5 Minuten nach 12 in meinem Heimatland war. Oh, das heißt, also zum ersten Mal in meinem Leben. Zum ersten Mal in deinem Geburtstag. Meine Eltern sind ja Doppelflüchtlinge und ja, im Libanon. Und das erste Mal, wo ich es irgendwie geschafft habe, nach Palästin zu reisen. Und das war an deinem Geburtstag, das heißt, du bist Skorpion? Skorpion. Sister, ich weiß das alles. Wollen wir noch einen Track hören? Gerne. Und dann auch mal ein bisschen ausführlicher aber reden? Aber was machst du denn für einen Track jetzt drauf? Ich würde jetzt Alles oder Nichts spielen. Oh mein Gott, nein. Nein? Spiel, die Single ist im Moment draußen von Mann aus dem Volk, die Nummer 4. Warte mal. Da wärst du voll cool. Wie heißt denn die? Einer aus dem Volk. Einer aus dem Volk. Am Freitag ist die Single rausgekommen. Die wollte ich mir ja für später aufheben. Jetzt hast du meinen ganzen Plan durcheinander gebracht. Nee. Wenn das alles hier nach Plan läuft, dann kannst du laufen. Nö, wir freestylen natürlich auch die ganze Zeit. Aber ich würde jetzt erstmal gerne Alles oder Nichts spielen von Massiv, okay, und Beirut. Ja. Der ist auch 3-mal drauf, ne? Ja, 3-mal, ja. Cool, dann kann ja nichts schief gehen. Weißt du noch, Beirut? Dein Label? Ich kam ohne 1 Cent in meiner Tasche nach Berlin. Oh, wir haben noch ein Thema, über das wir reden. Ja. Aber erstmal das. Wie könnte ich das vergessen? Und dann Nachrichten. Ich kam nach Berlin. Ich hab bei Beirut geschlafen, Mann, ich war nie ein Rapper, hab nun Gabelstapler gefahren. Doch dann kam alles anders, ich verschickte hunderte von Demo-Tapes. Keiner wollte mich haben, außer MC Bastard wollte mich sehen. Und dort saß ich nun und trank einen grünen Tee und fragte Bastard, wie es nun um meine Zukunft steht. Du musst erst rappen üben, Mann, also tat ich das. Ich nahm Block und Stift in meine Hand und schrieb dann Tag und Nacht. Ich nahm dann kurz darauf einen Song hinter dem Cotti auf. Woro kann's bestätigen, ich lebte förmlich für den Traum. Schon nach dem zweiten Song, ich nannte es das Ghetto-Lied, wurde mir klar, dass ich den Sound mach, den die Straße liebt. Hab meine Eltern mitgebracht, doch erst den Song verteilt. Keiner hat daran geglaubt, dass er bei Major unterschreibt. Nein, das war mein eigener Hype, ich hab ihn selbst kreiert. Doch seit ich Ashraf kenne, spür ich, wie der Weg nach oben führt. Wir gehen ums Ganze, wir wollen alles oder nicht. Das hier ist unsere letzte Chance, es geht um alles oder nicht. Wir schuften all die Jahre hart, doch ich hab das Glück vermisst. Komm, arbeit weiter, Junge, bis du glücklich bist. Komm, wir gehen ums Ganze, wir wollen alles oder nicht. Das hier ist unsere letzte Chance, es geht um alles oder nicht. Wir schuften all die Jahre hart, doch ich hab das Glück vermisst. Komm, arbeit weiter, Junge, bis du glücklich bist. Komm, ich hab satt, dass meine Eltern sich beschweren. Ich hab satt, nein, ich will kein Jobcenter mehr. Ich hab satt, Hartz IV zu kassieren. Ich hab satt, meine Freiheit zu riskieren. Ich hab satt zu hören, dass aus mir sowieso nichts wird. Der 20-Jährige, der wird von allen massiver präsentiert. Ich hab die Scheiße satt, ich will nach oben, Junge. Ich atme ein, ich pump den Sauerstoff in meine Lunge. Ich hab es satt, diese 1000 Gerüchte zu hören. Ich hab es satt, dass sich die Lehrer über mich beschweren. Ich hab es satt, dass all die Rapper nur noch Lügen erzählen. Ich hab es satt, ohne 1 Cent in meiner Tasche zu leben. Ich hab es satt zu hören, dass ich kein Berliner wär. Denn als nicht Berliner macht man dir das Leben schwer. Ich seh das positiv, ich bin nur ein Berliner mehr. Ich bin dieser Wahl-Berliner, ich bin der Berliner Bär. Komm, wir gehen ums Ganze, wir wollen alles oder nicht. Das hier ist unsere letzte Chance, es geht um alles oder nicht. Wir schuften all die Jahre hart, doch ich hab das Glück vermisst. Komm, arbeit weiter, Junge, bis du glücklich bist. Komm, wir gehen ums Ganze, wir wollen alles oder nicht. Das hier ist unsere letzte Chance, es geht um alles oder nicht. Wir schuften all die Jahre hart, doch ich hab das Glück vermisst. Komm, arbeit weiter, Junge, bis du glücklich bist. Komm. Soundgarden. Ich bin The Pü und ach. Ich bin deutscher Hip-Hop und brüll alles aus der Seele raus. Die Kugel reißen uns zu Boden, doch wir stehen wieder auf. Ich bin fast verblutet auf dem langen Weg ins Krankenhaus. Der deutsche Rap benötigt mich, guck, eine Kugel reicht nicht aus. Voll stabiler Körperbau, krimineller Lebenslauf. Übertrieben tätowiert, krass moderner Gangster-Sound. Ich sprech aus dem Herzen unserer deutschen Bundesrepublik. Ich bin dieser Pölzer-Junge, der jetzt Wahl-Berliner ist. Fuß mit ner Hardy Drackner, allmassiver College-Jacke. Session Nummer 3, kommt Rückrepeat für diese Chronikplatte. Guck ich schlau vor Volt Rotation, German Rap bringt dicke Kasse. Sony Major in der Tasche, ihr seid leider knapp bei Kasse. Allesamt Gymnastik-Rapper, weicher als ein Plastikbecher. Schmier dir Butter auf den Arsch und schieben rein wie ein Taschenmesser. Ich bin jetzt zum Klassenbesser, jetzt klingeln die Kassen besser. Gette Clip und Jumba Charts, ich will Echos und Awards. Ihr wolltet mich im Dschungelcamp, Günther Jauch, Stern TV. Bin auf jedem Cover drauf, ich schlag euch den Spiegel auf. Nein, ich bin kein Storymaker, das hier ist mein Lebenslauf. Ja, ich benötig Bodyguards und eine Weste um den Bauch. Ich verfolg mein Traum, bis ich mir irgendwann ne Villa kauf. Die Kugeln reißen mich zu Boden, MAS steht wieder auf. Ihr habt krasse Klicken, Gangs, dicke Ketten, dicken Bands. Ich will grad Karriere machen, Bratenstatus für die Fans. Ich bin deutscher Hip-Hop und brüll alles aus der Seele raus. Die Kugeln reißen uns zu Boden, doch wir stehen wieder auf. Ich bin fast verblutet auf dem langen Weg ins Krankenhaus. Der deutsche Rap benötigt mich, guck, eine Kugel reicht nicht aus. Voll stabiler Körperbau, krimineller Lebenslauf. Übertrieben tätowiert, krass moderner Gangster-Sound. Ich sprech aus dem Herzen unserer deutschen Bundesrepublik. Ich bin dieser Pfälzer Junge, der jetzt Wahlberliner ist. Mach nicht so, als ob du mich akustisch nicht verstanden hast. Mann, ich hab eure Fressen satt und scheiß auf euren Pressepass. Ach, boykottiert und schafft mich ab, diskutiert und fuckt mich ab. Ich greif nach den Sternen und guck zu, wie euer Traum zerplatzt. Mann, ich seh's nicht ein, bin kein gewaltverherrlichender Rapper. Ehemals inhaftierte ritzen meinen Namen mit dem Messer. Auf die Wände, auf die Bänke, auf die Skateboard-Unterseite. Häng mein Poster in dein Zimmer auf und tapeziere meine Logos in der U-Bahn leise. Bombe klebt die rote, ich meine. Boote drückt euch ein und tragt euch ein zu allmassiver Reise. Das sind handfeste Beweise, ich Rekorde, ihr seid leise. Das sind kontroverse Texte, ihr zieht alles in die Scheiße. Ich hab diesen Hype und Filmkrass mathematisch vorbereitet. Ihr zerlegt mein Werdegang in 100.000 Einzelteile. 100.000 Platten reichen, ich will noch viel mehr erreichen. Vor euch steht ein Typ, auf den jetzt 100.000 Finger zeigen. Ich bin deutscher Hip-Hop und brüll alles aus der Seele raus. Die Kugeln reißen uns zu Boden, doch wir stehen wieder auf. Ich bin fast verblutet auf dem langen Weg ins Krankenhaus. Der deutsche Rap benötigt mich, guck, eine Kugel reicht nicht aus. Voll stabiler Körperbau, krimineller Lebenslauf. Übertrieben tätowiert, krass moderner Gangster-Sound. Ich sprech aus dem Herzen unserer deutschen Bundesrepublik. Ich bin dieser Pfälzer-Junge, der jetzt Wahlberliner ist. Ich bin ein Erfolgsgarant, der geschliffene Diamant. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt fängt das Theater an. Ich benötig mich wie Obelix, ein Kessel-Zaubertrank. Verfluche euch wie Mandela und mal den Teufel an die Wand. Ich seh magnetisch Geister an, ich bin so geisteskrank. Ich battle Kevin Costner, weil ich jetzt mit einem Löwen tanz. Ich verbiege deinen Schlagring mit Magie wie Uri Geller. Meine dritte Platte scratchen DJs auf dem Plattenteller. Ich bin deutscher Hip-Hop und brüll alles aus der Seele raus. Die Kugeln reißen uns zu Boden, doch wir stehen wieder auf. Ich bin fast verblutet auf dem langen Weg ins Krankenhaus. Der deutsche Rap benötigt mich, guck, eine Kugel reicht nicht aus. Voll stabiler Körperbau, krimineller Lebenslauf. Übertrieben tätowiert, krass moderner Gangster-Sound. Ich sprech aus dem Herzen unserer deutschen Bundesrepublik. Ich bin dieser Pfälzer-Junge, der jetzt Wahlberliner ist. Und der jetzt in Potsdam ist. Yes! Massiv! Massiv ist im Haus. Ich bin deutscher Hip-Hop. Ich bin deutscher Hip-Hop. Nein, ich bin deutscher Hip-Hop. Ich bin deutscher Hip-Hop. Ey, vergiss es, Mann, ey. Ich kann es ehrlich von mir behaupten. Warum? Ich war schon immer mit irgendwelchen Rucksäcken und irgendwelchen Graffiti-Sprühern befreundet. Ey, Moment, Moment, Moment. Wenn du Gangster bist, wie kannst du mit Rucksäcken abhängen? Ich muss ja mit Rucksäcken abhängen, weil die PlayStation-Spiele müssten ja irgendwo hin, wenn ich die geklaut habe. Ich bin deutscher Hip-Hop. Hat doch mal, der Sentino hat doch mal einen Track gemacht, oder? Der so hieß. Kennst du Sentino? Ah, ja, ja, habe ich auch mal gehört. Der hat auch so einen Track gemacht. Ja. Nee, hat er was dazu gesagt? Nee, habe ich schon mitbekommen, dass der mal so einen Track gemacht hat, aber... Hat er dich angerufen und gesagt, ich habe den Track zuerst gemacht? Nee, mich kann gar keiner anrufen. Ich habe nie meine Nummer verteilt oder so. Nee. Ein anderer Song auf der Platte heißt King of Rap. King of Rap. Mhm. Mhm. Und? Ja, so fühle ich mich auch, wie der King of Rap. Hat Savas was dazu gesagt? Es war ja... er nennt sich auch King of Rap. Ja, ja, der hat. Wir nennen uns irgendwie alle King of Rap. Nee, ich bin Queen of Rap, weißt du? Ah, Queen of Rap. Also, aber sonst, jeder in meiner Clique nennt sich momentan, ich bin King of Rap. Der King oder der Boss oder der Chef. Also ich finde, wenn man schon rappt, dann soll man sich auch gleich King nennen, weißt du? Wie findest du eigentlich die deutsche Rap-Szene? Ich finde die deutsche Rap-Szene sehr exotisch und sehr cool. Also, exotisch? Also ich finde momentan sogar die deutschen Beats viel besser als die amerikanischen Dinger. Also ich kann diese ganzen Timberland-Scheiße gar nicht mehr hören und so. Also diese ganzen, also ich liebe diesen klaren, düsteren Kram da, den die Deutschen gerade so rausbringen. Wer ist denn dein Lieblingsproduzent aus Germany? Aus Germany? Auf jeden Fall Brisk Fingers. Mhm. Der ist auf jeden Fall der Killer, der absolute. Der hatte auch gerade ein Instrumentalalbum umsonst zum Download auf seiner MySpace-Seite, ja, ne? Da sind unter anderem 2-3 Dinger von mir drauf. Genau. Habe ich mich gerade runtergezogen hier. Ja, ist voll cool. Ja. Er macht voll gute Dinge. Was wollte ich fragen? Ach so, ja, dein Label. Ja, mein Label. Ja, wie heißt denn es? Al-Massiva. Und wer ist denn da noch drauf? Beirut und Sonic. Und wann kommen da Platten? Wann kommen da Platten? Also ich arbeite momentan an einer Platte. Aha. Ob es ein Sampler ist oder wieder mein nächstes Album, was dieses Jahr kommt, kann ich noch jetzt nicht verraten. Noch ein Album? Ja, ich bin jetzt schon mit dem 5. und 6. fertig, aber von dem 5. und 6. muss ich die Lieder fürs 4. erstmal nehmen. Hm? Wie, und was ist mit dem 4.? Du hast dich gleich nach dem 3. ans 5. gesetzt. Ja, nee, ich nehme ja immer Lieder auf, aber die Lieder sind so gut, dass sie erst, dass die Zeit noch nicht reif ist und erstmal noch ein bisschen warten. Die Leute müssen erstmal drauf warten. Wie sieht denn so dein typischer Tag aus? Wann stehst du auf? Bist du früh aufsteher? Ich bin früh aufsteher. Also ich kann nicht länger schlafen als 4 Stunden. Ach du Scheiße. Da bekomme ich Absturz. Also ich stehe auf. 4 Stunden? Momentan halte ich mich voll an mein Fitnessprogramm mit meinem Trainer Slatko. Du hast Slatko? Der Typ aus Big Brother Haus? Nee, um Gottes ich Willen, wollte Mann, gerade. Der müsste mir Geld bezahlen, dass ich überhaupt mit ihm was zu tun habe. Sagen. Nee, ich habe da schon so einen knallhart durchtrainierten kroatischen Trainer. Ach. Und der weiß schon... Wie, und der kommt dann morgens und weckt dich? Der kommt morgens, weckt mich. Nein. Wir rennen ein paar Runden und dann gehen wir ins Fitnesscenter. Oh, ist ja wie im Fernsehen, ey. Und momentan halte ich mich sogar... voll cool an die Ernährung. Also vorher habe ich wirklich querbeet gegessen, was da war, aber jetzt... Wie ernährt man sich denn richtig? Magerkost. Pumpernickelbrot. Ja, weil also, Vollkorn, ne? Ja, aber den ganzen Tag nur Pumpernickelbrot. Oh Gott, also würde man gar nicht denken von Massiv. Also wenn man an Massiv denkt, denkt man gleich, der trinkt irgendwie Büffelblut und was weiß ich. Willst du denn jetzt Cardio-Training mehr machen oder Aufbautraining? Ja, ich versuche so ein bisschen eine schönere Form zu bekommen. Eine so, schönere Form? Ein komplettes Kunstwerk da zu erschaffen. Da kann man doch nichts mehr toppen. Doch, geht immer, oder? Ja. Also wenn man selbst mit sich zufrieden ist, dann sollte man sich im Zug immer ganz hinten hinsetzen. Und, und trainierst du wie Madonna 4 Stunden am Tag, oder? Nee, Alter, ich will ja nicht so aussehen wie die. Wieso? Die ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Die gehört für mich in den Club der Alten auf jeden Echt? Fall. Also finde ich auch unästhetisch übertrieben und... Bäh. Ja, ist halt, wenn man sich in einem gewissen Alter dann auch sehr jugendlich geben möchte, ein bisschen problematisch vielleicht, ne? Ja, ich hab grad vor allem, wenn die Adern durchkommen, vor allem, wenn man die Adern sieht, egal wie viel Rouge man benutzt, weißt du? Das ist noch eklig. Ich habe gerade ein Muskelkaterproblem in meinem rechten Bein. Ja. Was ist denn der beste Tipp von Slatko? Der beste Tipp, wenn du Muskelkater hast, diese Stelle trainieren. Ah, schön. Also dann geht es am besten weg. Aber nicht erst warten, bis der Muskelkater weg ist? Ja, der Arzt würde zu dir sagen, warten. Slatko würde sagen, wenn du jetzt zum Beispiel an der Brust Muskelkater hast, trainiere heute die Brust. Okay. Also, dass der Muskelkater weggeht, wenn er jetzt wirklich schmerzt. Ja, der tut echt weh. Aber ich kenne das noch früher vom Fußball. Ich hatte auch immer so Wadenprobleme. Es hat immer so gestochen. Ja, das dauert auch ein paar Tage, oder? Bis sich das abbaut. Die Milch, der Laktatwert. Genau. So, Fußball läuft auch an. Ihr seid Fußballfans. Ich sage ihr, weil du hast noch jemanden mitgebracht. Ja, einer meiner besten Freunde, Ismael, habe ich mitgebracht. Hallo Ismael. Hi. Warte mal, du hast auch ein Mic? Hallo. So, und ihr wollt ein bisschen Fußball gucken? Ey, Barcelona gegen Bayern, Topspiel, übertrieben. Ich bin, seit ich ein Junge bin ich übertrieben Bayern-Fan. Und guck mal, ich bin ja ein Mädchen, ich weiß ja gar nichts über Fußball, außer der Ball muss ins Tor. Und ist Bayern das, muss gewinnen, ist, diese zwei Dinge. Naja, Bayern, weißt du... Ey, dieser arme Klinsmann, also wenn er heute verliert, kriegt er... kriegt er Probleme, oder? Der kriegt ein paar Backpfeifen von Beckenbauer, also der hat ihm schon gedroht. Oh. Aber der Hoeneß wird sich schon auseinander... Wie ist dein Tipp? Wollen wir wetten? Bayern 4-2. 4-2? Ja. Also ich tippe sogar, dass die Klinsmann irgendwie einwechseln und der macht die Tore. Der ist zwar nur Trainer, aber der hat ja noch einen Spielerpass. Okay, wir gucken uns hier mal warm und reden gleich weiter. Und zwar über Deutschland. Okay, gerne. Würde ich sagen, du hast ja auch einen Song gemacht, der so heißt, ne? Meinst du den eigentlich ironisch oder meinst du den ernst? Nee, für das beste Land der Welt, Deutschland. Weil ich war in Palästina und habe die andere Seite der Medaille gesehen und uns geht es hier sehr gut. Und deswegen hast du diesen Song gemacht. Den hören wir gleich und dann quatschen wir weiter. Wir sind alle gleich, wir sind alle vereint. Wir leben hier zusammen, sind von Sorgen befreit. Hier hungert keiner, hier wird ehrlich jedes bisschen geteilt. Hier ist die Hautfarbe egal, hier zählt dein Herz und deine Freundlichkeit. Ehrlich gesagt musst du überhaupt kein Deutscher sein. Guck, wir leben hier, wo nur die Sonne scheint. Die deutsche Tugend, keiner konnte uns bisher stoppen. Und wenn Deutschland spielt, sind wir voll verschwitzt und hoffen. Denn das ist unser Land, hier ist keiner dem anderen fremd. Hier herrscht Gleichberechtigung, hier wählst du den, der dir gefällt. Es ist eine Frau, die das ganze Land hier präsentiert. Jede Frau wird hier geschätzt, jede Frau hat Rechte hier. Hier siehst du Mädchen mit dem Kopftuch in die Schule gehen. Hier ist es schön, weil sich ein Moslem mit dem Christ versteht. Egal ob Russe, Deutscher, Türke, wir sind alle gleich. In einem Land, wo man sich ehrenvoll die Hände reicht. Hier herrscht Einigkeit, jeder hat sein Recht hier. Freiheit, das ist das Land, das uns zum Glück führt. Deutschland, wir sind alle vereint, egal ob arm oder reich, schwarz oder weiß. Hier ist Einigkeit, jeder hat sein Recht hier. Freiheit, das ist das Land, das uns zum Glück führt. Deutschland, wir sind alle vereint, egal ob arm oder reich, schwarz oder weiß. Ich bin hier geboren, bin in Deutschland aufgewachsen, hab einen deutschen Pass, ich wurde in der grünen Pfalz erwachsen. Hier triffst du dich als Kind zum Spielen auf dem Spielplatz. Hier bekommst du Fördergelder, wenn du einen Traum hast. Jeder wird hier aufgeklärt, jeder wird hier unterstützt, jeder wird hier gut beraten, jeder findet hier sein Glück. Na klar gibt's Sachen, wo so manchen Menschen runterdrückt. Hier und dort gibt arme Leute mit viel Schulden im Genick, die nicht viel besitzen, doch man fühlt, dass sie zufrieden sind. Genau hier spürst du den frischen Wind. In diesem Lied beschreibe ich euch das positive Leben. Denn das Negative lässt dann tut schon in den Ohren weh. 1989 sahen wir den Mauerfall. Freudentränen fließen, diese Bilder sah man überall. Die Umarmungen, diese Erleichterung. Jeder trug die Fahne voller Stolz und hatte nur einen Wunsch. Hier ist Einigkeit, jeder hat sein Recht hier. Freiheit, das ist das Land, das uns zum Glück führt. Deutschland, wir sind alle vereint, egal ob arm oder reich, schwarz oder weiß. Hier ist Einigkeit, jeder hat sein Recht hier. Freiheit, das ist das Land, das uns zum Glück führt. Deutschland, wir sind alle vereint, egal ob arm oder reich, schwarz oder weiß. Unser Land liegt im Herzen Europas. Hier sagst du Grüß Gott zu einem freundlichen Opa. Wo sonst gibt es Tauben wie am Kudamm? Hier kannst du Lufthansa fliegen oder ICE fahren. Hier siehst du Tannenbäume nicht nur im Dezember. Früher noch im Trabi, heute siehst du sie im Benz fahren. Egal ob große Türke, Deutscher, wir sind alle gleich. In einem Land, wo man sich ehrenvoll die Hände reicht. Komm. Hier ist Einigkeit, jeder hat sein Recht hier. Freiheit, das ist das Land, das uns zum Glück führt. Deutschland, wir sind alle vereint, egal ob arm oder reich. Schwarz oder weiß. Hier ist Einigkeit, jeder hat sein Recht hier. Freiheit, das ist das Land, das uns zum Glück führt. Deutschland, wir sind alle vereint, egal ob arm oder reich, schwarz oder weiß. Diskussionen hier laufen heiß im Studio. Wir reden über Deutschland und über Palästina und yes. über Identität und das ist ja alles ein riesengroßes Thema. Erzähl doch mal deinen Beweggrund, diesen Song zu schreiben, den wir gerade gehört haben, weil so ein Lied aus eines Rappers Mund hört man ja eher selten und dann noch ernst gemeint. Ja, auf einer Strecke von knapp 50 Kilometer, 4-5 Checkpoints, wirklich in der prallen Sonne mindestens 20 bis 30 Minuten anzustehen. Wovon redest du? Von Palästina redest du gerade? Palästina, ja. Mhm. Und die Menschen unten sind es ja schon gewohnt. Und ich komme dann zurück nach Deutschland und habe mir dann einfach gedacht, ey, jetzt muss ein Song her, wo wirklich auch mal die andere Seite der Medaille hier in Deutschland zeigt, dass es uns eigentlich sehr gut geht. Findest du, die Deutschen meckern zu viel? Darauf ist ja das Lied aufgebaut. Es ist ja darauf basiert, dass wir in Deutschland wirklich momentan nur am Meckern sind. Aber es ist ja nicht nur momentan. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl... Aber das hält ja jetzt schon knapp 6-7 Jahre an, dieses Meckern. Warum eigentlich? Vorher war das irgendwie gar nicht. Ist das in anderen Kulturen auch so? Nee, ich glaube, bei den Italienern oder so, die essen ihre Pizza und gut war's, weißt du? Bei uns, wir essen den ganzen Tag, uns geht's gut, aber die letzten 2 Stunden werden dafür genutzt, um zu meckern. Du bist ja hier geboren, du hast einen deutschen Pass. Ja. Siehst du dich eher als palästinensischen Deutschen oder als deutschen Palästinenser, als Berliner, als Pfälzer, als Massiv, also ich seh mich als Mensch, als ich sehe mich als, also meine Wurzeln stammen aus Palästin, ganz klar, meine Eltern sind Palästinenser, aber ich fühle mich auf jeden Fall als Deutsch-Palästinenser. Und also ich würde es auch als mein Heimatland, also Deutschland ist mein Heimatland. Also ich bin hier geboren, ich fühle mich hier wohl und woanders kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Du wurdest dann letzten Herbst eingeladen vom Goethe-Institut nach Palästina zu kommen. Ja. So, erzähl einfach mal. So. Ja, Goethe-Institut hat 6 Monate vorher angefragt und für mich war das absolut eine Ehre, mit der deutschen Botschaft da unten zu arbeiten, Workshops zu geben in den Krisengebieten Ramallah, Jenin, Nablus, Jerusalem, Bethlehem und dort mit den Kids vor Ort über Rap oder die Anfänge von Rap zu reden, Breakdance und was weiß ich was. Also ich war da wirklich vor Ort und hab mit den Kids da wirklich rumgealbert. Hat man da Angst? Angst? Ja. Was heißt Angst? Also oder ich war permanent aufgeregt. Ja, genau. Also so. Das ist ja schon irgendwie krass da unten, ja, oder? Natürlich. Wenn du jeden Tag ab 18 Uhr nicht mehr auf die Straße darfst und überall Ausgangssperren sind und du merkst, dass hier eine Geisterstadt ist, dann bekommst du ein mulmiges Gefühl. Was macht man dann abends? dann bleibst du erstmal in einem UNICEF-Lager sitzen. Wo hast du denn überhaupt gepennt? Im UNICEF-Lager? Also nee, Zelt? Das waren so verschiedene Räume von zum Beispiel UN oder bla bla bla, wo so ein, zwei Matratzen stehen und da kann man dann auch einen Rutschen. Weil ich habe ja nur mitgekriegt, dass sich dann hier auf einmal in Deutschland die ganzen Medien tierisch aufregen, massiv würde Steuergelder verplempern in Palästina. Was bla, sagst bla, du dazu? Also wie ganz ehrlich, also ich hatte dort unten jetzt keinen übertriebenen Urlaub oder so. Also es war für mich auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl, in meinem Heimatland zu sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite war es auch gefährlich. Und soll es mal einem Politiker nachmachen, irgendwo da rumzureisen als Exot. Und ich habe ja sehr viele Tattoos und ich bin übertrieben aufgefallen dort. Und jeder Zweite hat mich dort angesprochen oder ein Bild gemacht. Man kannte mich auch. Mhm. Aber Sinn und Zweck war absolut was Gutes, unten zu machen. Und hier in den Dreck gezogen zu werden, ist natürlich sehr schade, weil man das gar nicht, ich wollte gar nicht, dass es so weit kommt, dass die Leute mich hier in den Dreck ziehen, sondern ich wollte eigentlich, dass die, wenn die darüber berichten, dass sie positiv berichten. Ah, guck mal, massiv, hat zwar kein Herz, aber hat eine Lunge oder was weiß ich. Also als Ungeheuer mich darzustellen, ist nicht immer cool. Ich habe auch gelesen, dass du mit dem Gedanken gespielt hast, vorzeitig abzureisen, weil das wohl so krass da unten war. Wie geht man denn damit um, wenn man im anderen Land ist, auf einem anderen Kontinent und dann liest man so vielleicht im Internet die ganzen Sprüche, die Journalisten dann loslassen und eigentlich hast du ja eine gute Intention. Ja, wo ich dort war, habe ich schon mitbekommen, was da hier in den Zeitungen so abgeht und was die Politiker so treiben und so. Da habe ich wirklich so daran gedacht, wirklich abzubrechen, aber... Findest du das nicht manchmal komisch, dass die sich so krass mit dir beschäftigen? Ich finde das irgendwie... Auf der einen Seite finde ich das interessant, dass die wirklich nichts zu tun haben. Ja. Da frage ich mich auch, was die den ganzen Tag so machen. Auf der anderen Seite stört es mich übertrieben, dass die sich mit mir befassen. Weil die sich halt einmischen oder... Nee, dass die sich überhaupt einmischen und sich nicht richtig nachrecherchieren, was für ein Künstler ich bin. Mhm. Und dass ich auch andere Songs habe. Ja. Weil Massiv steht nicht nur für irgendwelche Straßenthemen oder so. Er steht auch dafür, um Songs zu machen für Hoffnung, für die Kids auf der Straße, denen es einfach schlecht geht, weißt du. Und das ist Massiv. Und jeder, der ihn kennt, muss nicht nachrecherchieren, weißt du? Aber die müssen nachrecherchieren, weil sie absolut Spasten sind. Hatte das auch damit zu tun, diese Erkenntnis, dass du keine Interviews geben wolltest mit diesen Menschen mehr? Wie meinst du das? Naja, du hast ja gesagt, gibt's keine Interviews mehr. Kann es sein, dass diese Ereignisse aus der Vergangenheit dich zu diesem Schluss gebracht haben, dass du keinen Bock mehr hattest, mit denen überhaupt zu reden? Ja, da hat man ja auch schon gemerkt, man braucht ja gar nichts mehr dazu zu sagen. Die drehen ihren eigenen Film, die schreiben ihre eigenen Dinge auf und ziehen dich einfach in den Dreck. Wenn die halt Bock haben, dich in den Dreck zu ziehen, dann ziehen sie dich in den Dreck, weißt du? Und dann hilft es auch nicht, wenn du da irgendwelche Interviews gibst, weil die drehen ja auch. Ja, dann lieber gar nichts sagen. Ja, dann lieber gar nichts sagen und die machen lassen. Weißt du? So, und wie vielseitig du bist, zeigen wir jetzt. Du hast nämlich auch einen Techno-Track mit am Start. Aha. Habe ich gehört. Ja, ja. Mars Techno. MAS Techno. Ach, MAS. Ja, das sind meine ersten drei Buchstaben von meinem Namen. MAS, S, Techno, Techno. Techno, Techno. Ich würde sagen, wir hören ihn mal. Okay. Und quatschen dann weiter, wa? Okay. Spür den Sound, Junge, brech aus dem Knast aus, komm schon, rast aus. Ein Massiver, das ist ne Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. Spür den Sound, Junge, brech aus dem Knast aus, komm schon, rast aus. Ein Massiver, das ist ne Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. Hörst du die Clash in the middle of the night, diesen Bounce, diesen Bass, komm, nick zu der Bassline. Brech dein Genick live, wow, ist Sound tight. Rapper machen den Moonwalk auf dem Treppeis. MAS Jackson, ein massiver Techno. Subwoofer Sound für die Raver aus dem Ghetto. Keine Sitcom, guck, der Shit bombt, ready, set, go, kommt. Ich bin der Grund, warum der Dancefloor bebt. Geheim, Rezept, Rap, / Haus, aha, aha. Der DJ drückt wieder Replay, schon geht der Stress los. Ghetto, Ghetto. Spür den Sound, Junge, brech aus dem Knast aus. Komm schon, rast aus. Ein Massiver, das ist ne Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. Spür den Sound, Junge, brech aus dem Knast aus. Komm schon, rast aus. Ein Massiver, das ist ne Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. Es erklingt meine Stimme aus der Bassbox. Sein Trommelfell vibriert, weil der Bassbox scheiß drauf, messt nicht, ich bin schalldicht. Die Druckwelle drückt mit der Stimme, die den Schall bricht. Mein drittes Sampler, geh, mach dir Geld klar. Guck auf das Cover, Junge, Gangsta, Gangsta. Dieser Style ist so exklusiv, ist so explosiv wie auf Ecstasy. Wow, ich bin so braun geplant, man, ich rap im Akkord, man, ich brech den Rekord. Was, Junge, gib lieber Acht. bevor der Mund in deine Fresse kracht. Spür den Sound, Junge, brech aus der Knast aus, komm schon, rast aus. An Massiva, das ist eine Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. Spür den Sound, Junge, brech aus der Knast aus, komm schon, rast aus. An Massiva, das ist eine Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. MAS ist ein Prototyp, ist ein Unikat, komm bezahl in Bar. MAS, das ist Handarbeit, das ist handgemacht, das ist illegal. Wir sind kein Label, wir sind eine Bewegung. Komm schon, setz den Trend in Bewegung. Hopp nicht, hopp mit, wackelt mit, ich hopp mit. Ich bin topfit, geht du Popshit. Hey, uns stoppt nichts, wir kommen elektrisch. Durch deine Steckdose, versteck dich. Ich präsentier euch Al-Massiva. Jetzt kommt der Pfälzerwahl Berliner. Spür den Sound, Junge, brech aus dem Knast aus. Komm schon, rast aus, Al-Massiva. Das ist eine Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. Spür den Sound, aus dem Knast aus, komm schon, rast aus. An Massiva, das ist eine Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. Spür den Sound, Junge, brech aus dem Knast aus, komm schon, rast aus. An Massiva, das ist eine Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. Spür den Sound, Junge, brech aus dem Knast aus, komm schon, rast aus. An Massiva, das ist eine Mischung zwischen Rap und Elektro. MASSS, Techno, Techno. Soundgarden. So heißt diese Sendung. Mein Name ist Piranha und bei mir ist heute Massiv. Und du bist ein bisschen traurig gerade, ne? Ich bin gerade richtig geschockt. 2-0. Und es sind erst 12 Minuten gespielt. Sag mal, für wen? Für Barcelona. Shit. Oh mein Gott. Tja. Der arme Klinsmann. Junge, das ist mein Block. Explosiv wie Dynamite, kultiviert wie Freundeskreis. Marmorstein und Eis im Bild, ihr wisst, wer der Gangster ist. Ich bin King of Rap, das ist wie Elektro-Ghetto. Junge, das ist mein Block. Explosiv wie Dynamite, kultiviert wie Freundeskreis. Marmorstein und Eis im Bild, ihr wisst, wer der Gangster ist. All meine Träume scheinen wahr zu sein. Guck, ich schmeißel meinen Namen mit einer Messerspitze in den Marmorstein. Das ist mein Traum, der in Erfüllung ging. Mann, ich roll das erst so krass, dass es wie ein Zwölfzylinder-Motor klingt. Ich steiger das Tempo stark, ihr benutzt ein Tempomat. Rostet vor euch hin und zahlt noch immer mit einer deutschen Mark. Ihr verachtet Menschenrechte, ich hab gar nicht inszeniert. Ich werd täglich observiert, abgehört und kontrolliert. Tricks pervers, Text perfekt, Visa-Card im Handgepäck. Ich erfind und definiere eine neue Art von Gangster-Rap. Ihr müsst euren Akku laden, was ist das, der Lohn geladen? Herrn, lasst da vor mich hin und ihr schiebt lässig Kinderwagen. Ich beantworte all die Fragen, ich bin Marketingstratege. Füll die Lücken im System und lösche euch wie Schweizer Käse. Ich verlange Ehrenpreise, ne Laudatio vom Minister. Das ist jetzt verdächtig, komm und nuckelt am Benzinkanister. Ich bin King of Rap, das ist wie Elektro-Ghetto. Junge, das ist mein Block. Explosiv wie Dynamite, kultiviert wie Freundeskreis. Marmorstein und Eisen bricht, ihr wisst, wer der Gangster ist. Ich bin King of Rap, das ist wie Elektro-Ghetto. Junge, das ist mein Block. Explosiv wie Dynamite, kultiviert wie Freundeskreis. Marmorstein und Eisen bricht, ihr wisst, wer der Gangster ist. Eure Community will mich nicht akzeptieren. Man, ihr lästert und ihr hofft, dass mich die Majors abservieren. Ich bin der, der mit dem Löwen tanzt. Ich vergleich mein allgemeines Wissen mit nem vollgestopften Bücherschrank. Ach, ich bin so geisteskrank, schizophren und selbstbewusst. Ich bin suizidgefährdet, jagt mir Kugeln in die Brust. Leg mich lang, gib mir lebenslänglich Einzelhaft. Selbst wenn ich den Jackpot knacke, bleibt ein Gangster eingeschnappt. Vom Sozialempfänger zum Gewerbeamt, das ist mein Werdegang. Scheiß auf Schufa, ich melde ein Gewerbe an. Man sieht's mir an, dass ich gezeichnet bin. Guck, ich zeichne vor mich hin. All mein Wissen steckt in all den Zeilen drin. Das ist die Platte, die den Markt zersägt. Ich release ein Meisterwerk und nicht irgend so ein Demo-Tip. Ich hoffe, du siehst es so, wie ich es seh. Du kannst dein Urteil gerne fällen, wenn die Platten in Regalen stehen. Ich bin King of Rap, das ist wie Elektro-Ghetto. Junge, das ist mein Block. Explosiv wie Dynamite, kultiviert wie Freundeskreis. Marmorstein und Eisen bricht, ihr wisst, wer der Gangster ist. Ich bin King of Rap, das ist wie Elektro-Ghetto. Junge, das ist mein Block. Explosiv wie Dynamite, kultiviert wie Freundeskreis. Marmorstein und Eisen bricht, ihr wisst, wer der Gangster ist. Jetzt wird Reklame geschaltet, guck, Al-Massiva verwaltet. Ihr werdet alle misshandelt, habt mich zum Halti verwandelt. Ihr seid wie Wale gestrandet, ich komm und werd euch zertrampeln. Ich komme immer alleine, bring deine ganzen Verwandten. Bin dieser eine Bekannte, der sich durch Kugeln verbrannt. Bande, hörst du das Klicken der Waffe? Ich hab auf Kontakt geschaltet. Ihr bleibt extreme Betrüger, ihr bleibt verlogene Lügner. Ihr seid verstümmelt, verpestet, ja, ich zermalm mit der Kiefer. Ich bin King of Rap, das ist wie Elektro-Ghetto. Junge, das ist mein Block. Junge, hier spricht der Block. Explosiv wie Dynamite, kultiviert wie Freundeskreis. Marmorstein und Eisen bricht, ihr wisst, wer der Gangster ist. Ich bin King of Rap, das ist wie Elektro-Ghetto. Junge, das ist mein Block. Junge, hier spricht der Block. Explosiv wie Dynamite, kultiviert wie Freundeskreis. Marmorstein und Eisen bricht, ihr wisst, wer der Gangster ist. Ihr wisst, wer der Gangster ist. Ja, ihr aber, wisst aber, es, Mann. Aber eigentlich bin ich ja der Gangster. Eigentlich. Aber wir sagen es keinem. Okay. So, ich behalte es für mich, ja? Super. Bei Marmorstein und Eisenbricht, das war doch Klaus Lage, oder? Glaube ich mal. Ich kenne das, wo ich noch klein war. Es hat sich einfach drauf gereimt. Aber deine Liebe unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei, bla bla bla. Doch wir sind uns. Du hast deine Wette, sieht schlecht aus gerade, ne? Du hattest gewettet, 4-2 gewinnt Bayern gegen Barcelona, ja. Es steht 2-0. Aber kann man noch schaffen irgendwie. Hätten sie einen Gerd Müller, der wird auf jeden Fall noch 4 Dinge reinmachen, aber im Sturm sieht es auf jeden Fall nicht so cool aus wie früher. Reden wir mal über dein Album. Du hast da 1 Million Produzenten mit drauf, also so ungefähr. Mhm. Willst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, ich kann auch 1-2 Produzenten aufzählen. Martelli, Brisk Fingers, Stee, Killer Flow. Wie lief das? Die haben dir alle CDs geschickt mit den Beats und du suchst aus und hast gesagt, den und den nehmen wir schnell auf, oder was? Ja, also jeder hat seine Beats geschickt und ich habe die rausgepickt. Und die besten, auf jeden Fall. Findest du es angenehmer? Mit Desio zusammen. Ach so, mit Desio zusammen. Ich wollte gerade fragen, ob du jemanden dabei hast. Executive produced, auf jeden Fall. Executive heavy. Genau. Weil so ganz alleine mit der ganzen Musik, es ist ja schon irgendwie krass. Also es ist ja besser, wenn man da jemanden dabei hat, der nochmal irgendwie anders mit einem anderen Ohr darüber hört, oder? Ja, natürlich. Also da ist Desio hat auf jeden Fall ein cooles Ohr dafür. Und Features, hast du Beirut mit drauf? Beirut, Sonic, die sind alle zwei auf meinem Label. Da wollte ich nochmal drüber fragen, dein Label Almassiva, ist das dann auch an Sony angeschlossen oder über welchen Das ist nicht an Sony angeschlossen, ist an mir, an mich angeschlossen. An dich? Ja, an mit dem Schloss oder mit Klebe? Wie hast du das gemacht? Mit zwei Gitterstäben. Super Deal, ey. Und Features, ach ja genau, den super sweeten, also alle Frauen. Mario Winans? Oh, ich kann es gar nicht aussprechen. I don't wanna know. Oh! Wie viele Länder? Platz 1 war der? 19 Länder, glaube ich, mit diesem Track Platz 1. Also es war auch sein erstes Album. Jetzt und dann hat man ewig nichts mehr gehört, ne? Ja, das war doch 90er Jahre, oder? War 2003. Siehst du, so ein Zeitproblem habe ich in meinem Kopf. Ja, echt? 2003. Ja. Aber der war überall der Hit. Ja, bringst du den mal mit nach Deutschland? Genauer gesagt in diese Sendung. Mario, willst du nicht mal vorbeikommen hier? Wäre schön. Ja. Gut. Ja. Dann hätten wir das auch abgehakt. Ja, er kommt übrigens in 3 Wochen. Wie? Ich gehe mit ihm einen Tee trinken. Wirklich? Ja. Wo denn? Wo denn? Ich habe noch keinen Plan. Irgendein Café, wo ein Tisch... ins Autogramm mitbringen. Wir haben, du hast vorhin gesagt, das ist deine neue Single. Eine aus dem Volk. Das klingt sehr prophetisch, ne? Nö, was ist prophetisch? Es klingt einfach... Ich will einfach nur damit erklären, ich bin einer von euch... Nicht mehr, nicht weniger. Egal, was passiert, ich bleibe einer von euch. Gut. Yes. Das ist ein Statement, wa? Aha. Let's go. Die Leute sagen, jetzt wird einer aus dem Volk kommen. Sie sagen, er wird aus dem Nichts zum Erfolg kommen. Und erst wenn er kommt, wird hier alles vollkommen. Ich glaube, ich bin denn der Mann, den ihr wollt. Die Leute sagen, jetzt wird einer aus dem Volk kommen. Sie sagen, er wird aus dem Nichts zum Erfolg kommen. Wenn er kommt, wird hier alles vollkommen. Denn ich bin dieser eine, der Mann aus dem Volk. Meine Fans sind alle Menschen, so wie ich und du. Ich bin ich und auf Gangster brauch ich nichts zu tun. Ich bin der Hero aus der Arbeit der Klasse. Ihr legt euch den Text zurecht für die breite Masse. Frag doch am Schulhof, wer den Kindern Hoffnung gibt. Seh den Krieg nur im TV, doch er nimmt mich trotzdem mit. Glaubt mir, Almassiva ist eine Bewegung. Wir sprengen euer Business jetzt, keine Bewegung. Denn das Volk, es braucht eine Stimme. Sie lieben mich, weil ich aus dem Bauch herauf beginne. Mein Fleisch ist euer Fleisch, mein Blut ist euer Blut. Ich sag nur Gott sei Dank, denn es geht mir heute gut. Keine Angst, es ist alles machbar. Denn im Prinzip sind wir alle Nachbarn. Meine Feinde, strengt euch an, wie ihr wollt. MASSIV ist der Mann aus dem Volk. Komm! Die Leute sagen, jetzt wird einer aus dem Volk kommen. Sie sagen, er wird aus dem Nichts zum Erfolg kommen. Und erst wenn er kommt, wird hier alles vollkommen. Ich glaube, ich bin hier der Mann, den ihr wollt. Komm! Die Leute sagen, jetzt wird einer aus dem Volk kommen. Sie sagen, er wird aus dem Nichts zum Erfolg kommen. der Mann aus dem Volk. Man erzählt, es wird einer aus dem Volk kommen. Viele ändern sich, wenn erst der Erfolg kommt. Bruder, so nimmt dieses Leben seinen Lauf. Ja, ich stehe für dich auf, ja, ich hebe meine Faust. Schwester, hör, wir müssen was erreichen. Meine Leute voller Ehre küssen unser Zeichen. Im Schweiß gebadet, um mehr zu bewegen. Ja, wir gehen den harten Weg, durch Hagel oder Regen. Komm, ihr erzählt dem Volk, was es muss. Doch hier draußen stehen wir mit Stolz in der Brust. In der Brust. Unser Schicksal entscheiden ein paar Egos. Ist das hier ein Rap-Konzert oder eine Demo? Mit mir können sich so viele identifizieren. Ganz einfach, weil ich nur ein Mensch bin, so wie ihr. So wie ihr. Wir kommen auf euch wie ein Panzer gerollt. Jeder weiß, wer ich bin, dieser Mann aus dem Volk. Komm, die Leute sagen, jetzt wird einer aus dem Volk kommen. Sie sagen, er wird aus dem Nichts zum Erfolg kommen. Und erst wenn er kommt, wird hier alles vollkommen. Ich glaube, ich bin hier der Mann, den ihr wollt. Die Leute sagen, jetzt wird einer aus dem Volk kommen. Sie sagen, er wird aus dem Nichts zum Erfolg kommen. Und erst wenn er kommt, wird hier alles vollkommen. Denn ich bin dieser eine, der Mann aus dem Volk. Wenn es euch nicht passt, stellt ihr einen anderen ein. Doch bei uns stellt man sich auf den anderen ein. Die Ära wird angeführt, man schenkte mir dieses Vertrauen. Denn ich habe eher die Hand dafür. Ich verspreche, ich bleib hier für euch, Mann. Schaut eure Kollegen an, wir sind Deutschland. Hab ich auch nicht oder langsam schon Gold. Ich bin dieser eine, der Mann aus dem Volk. Komm, die Leute sagen, jetzt wird einer aus dem Volk kommen. Sie sagen, er wird aus dem Nichts zum Erfolg kommen. Und erst wenn er kommt, wird hier alles vollkommen. Ich glaube, ich bin hier der Mann, den ihr wollt. Die Leute sagen, jetzt wird einer aus dem Volk kommen. Sie sagen, er wird aus dem Nichts zum Erfolg kommen. Und erst wenn er kommt, wird hier alles vollkommen. Denn ich bin dieser eine, der Mann aus dem Volk. Der eine oder keine? Die eine oder keine, für keine andere. Ich gucke mir gerade das Video an auf YouTube. Sehr schön. Mhm. Heute ist auch ein Video rausgekommen, hast du gerade erzählt. Weil wir der Wahrheit nicht ins Auge sehen. Der offizielle Soundtrack zum Kinofilm Kopf oder Zahl. Ach. Der läuft ab 20. April, lass mich jetzt nicht lügen, in allen Kinos in Deutschland an. Und dieses Video, wo heute rauskommt, ist der offizielle Soundtrack. Und nebenbei gesagt, das vierte Video von meinem Album. Vier Videos. Ja, noch drei Videos werden kommen. Drei Videos sind sieben schon abgedreht. Single-Auskopplungen machen? Was heißt Single-Auskopplungen? Sieben Videos wurden gedreht, also bis dato. Respekt. Das ist ja also, krass. Also 50% vom Album habt wurden ihr schon dann als verfilmt, ja? Wurden verfilmt. Nur für YouTube oder was sagen denn so die großen Fernsehsender? Gibt's die überhaupt noch? Also MTV oder Viva und so kannst du ja bei Hip-Hop in die Tonne schmeißen. Ja. Die haben da gar keinen Plan und wissen ja meistens gar nicht, was angesagt ist und so. Also ich bekomme innerhalb von 2 Wochen bekomme ich 1 Million Klicks auf YouTube und das spricht für mich. Und wenn das die Sender nicht ernst nehmen, dann haben die Pech gehabt. Was, aber auf was jeden ist denn Fall, so deren Argument, dass sie massiv nicht spielen? Zu Gangster oder? Gewaltverherrlichen, bla bla bla, bla bla bla. Wenn sie dich nicht wollen, dann wollen sie dich nicht. Wenn sie dich wollen, kannst du so gewaltverherrlichend sein, wie du willst. Ja, aber dann muss doch wieder was passieren und dann sitzt du da wieder auf der Couch, oder? Ja, mal gucken. Das Mario Winans Video muss auf jeden Fall dort laufen. Und wenn das Mario nicht dort läuft, Winans, Alter. Ich komme gar nicht da, ey. Dass du mit dem Feature gemacht hast, ist ja brutal. Übervideo. Beste Video ever. Ja? Also da werden sich auf jeden Fall die Mädchen auch freuen? Unter anderem. Das ist ja eine wahre Geschichte. Ach, eine wahre Geschichte? Ja, auf jeden Fall eine wahre Geschichte. Und wenn das MTV wirklich nicht auf die Playlist nimmt, dann reiße ich vom MTV-Gebäude das MTV-Zeichen runter. So, das war jetzt eine offizielle Drohung. Ihr wisst, ihr müsst das Zeichen auf jeden Fall definitiv festhalten. Die Single wird bald kommen, wir hören gleich noch rein. Aber erstmal verlosen wir noch was, nämlich schöne Pakete hier von dir, richtig? Yes. Mit Platte. Kalender. Kalender. Yes. Kalender. Für welches Jahr denn? 2010 oder? Nee, 2009 und für jeden Monat gibt's ein schönes Gesicht von mir. Immer mit einer Kalender und T-Shirts noch, ne? Ja. Ihr müsst aber natürlich eine krasse Frage beantworten, eine um sehr hier schwierige. Sowas Geiles abzugreifen. Erstmal die Nummer 0331 für Potsdam 70 97 110 und nun die Frage. Wird massiv mit einem S oder mit Doppel-S geschrieben? Ach so, weißt du, was ich verstanden hatte am Anfang? Was denn? Mit wie viel F schreibt man massiv? Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Ey, du disst mich ja in der Live-Sendung. Nein, ich hab dich nicht gedisst. Ich dachte nur, es wäre eine lustige Frage zu fragen. So, mit wie viel F schreibt man massiv? Nee, um Gottes Willen. Okay, danach machen wir die mit S. Ja. Wie oft schreibt man das S, wenn man massiv schreibt? M-A-S-S-I-V. Sage ich nur so. Oh. Also, Ich habe es zwar verraten jetzt, aber ich weiß nicht, ob jeder dahinter kommt. Egal, hier klingelt eh schon die Leitung 0331 für Potsdam 7797110. Wenn ihr Pakete abgreifen wollt, Platte, T-Shirt und Kalender vom Massiv mit sehr schicken Fotos. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Video mit Mary Winans. Yes. Grüßt ihn bitte, wenn er herkommt. Ja, kann ich machen. Ja. Ist ja das Mindeste. Ja, aber hallo. Und ich bedanke mich bei dir fürs Kommen. I don't wanna know. Willst du nicht wissen? Ah, willst, doch. Du willst meinen Dank nicht annehmen? I don't wanna. Ich glaube, Massiv ist ein bisschen traurig, weil Barcelona so... Ey, ja. Das ist gerade Absturz. Wir sehen ja hier gerade rechts Also die beiden Jungs, die hängen auch nur mit den Liedern auf dem Fernseher. Und Also ich bin gut gelaunt hergekommen und gehe schlecht gelaunt raus. Vielleicht rocken sie es ja noch. Ja. You never know. Mich hat es auf jeden Fall gefreut. Piranha. Danke gleichfalls. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, viel Glück. Und wenn du die vierte Platte fertig hast, dann sagst du Bescheid. Ich bin hier am Start. Du hast auch noch was Großes, Großes angekündigt, worauf wir überhaupt nicht eingehen können. Darüber kann ich nicht sagen. In den Raum. Wir dürfen nichts darüber sagen, aber es ja, kommt. Ja, genau. Es kommt hier zuerst auch. Wenn wir dann noch in Kontakt sind. Sag dann einfach ja. Ja, okay. Ja, gut. Alles klar. Schön. Alles klar, gebongt. Okay, bis dann. Ciao. Bis drin. Tschüss. Danke fürs Kommen. Hand aufs Herz, das war Liebe auf den ersten Blick. Ich wusste nicht, dass man durch Sehnsucht auch solche krassen Schmerzen kriegt. Würde dir gern beweisen, dass mein Herz allein nur dir gehört. Wär ich taub geboren, dann würde ich dich mein Engel flüstern hören. Nur für dich würde ich mein Leben lang im Regen stehen. Glaub mir, nur für dich würde ich mich barfuß durch die Scherben quälen. Ich schenk dir Ehrlichkeit, Vertrauen und Geborgenheit. Den sanften Klang der Liebe kannst du hören, wenn du dein Leben teilst. Ich war nie der Typ, der viel Gefühle zeigt. Doch die Angst, dich zu verlieren, zerbricht mein Herz in 100.000 Einzelteile. Guck, ich wein, während ich dir diese Zeilen schreib und hoff, das hält bis in die Ewigkeit. Ich war der Typ, der dort im Regen stand. Hey Engel, kannst du dich erinnern? Du bist einfach in den Bus gegangen. Also stand ich dort am Straßenrand. Doch mein Herz war längst bei dir im Bus und fuhr mit dir die Straßen lang. This is my God's dream to me. The beauty in your face I see. And all I wish is that you setz ich dich auf den Thron. Ich werd dich mit den frisch geschnittenen Rosen morgens belohnen. Fahr mit ner Kutsche übern Champs-Élysées. Selbst wenn wir auf dem Lande picknicken, sorg ich dafür, dass Kerzen da stehen. Ich steck dich zu, wenn du dich schlafen legst. Hey, du kannst dich kuschelnd an mich lehnen und mich mit in deinen Traum mitnehmen. Guck, ich verehre dich, oh Mann, du bist so zuckersüß. Ich begehre dich, ich bin kein Mann, der seine Frau betrügt. Ich schätze jeden Tag mit dir, als ob's der letzte wär. Hier steht ein Mann, der seine Frau verehrt. Ich umarm dich, wenn der Regen fällt. Guck, ich beschütze dich unterm Schirm von dieser oberflächlich kalten Welt. Ich weiß genau, als ich dich das erste Mal sah. Sie hat mich nicht beachtet, doch sie merkte, dass es mich traf. Seit jedem Tag zog mich die Liebe in ihren Bann. Denn mein Herz war längst bei ihr im Bus und fuhr mit ihr die Straßen lang. This is like a dream to me. The beauty in your face I see. And all I wish is that you bei mir bist, vermisse ich dich. Wenn du nicht in meiner Nähe bist, zerfrisst es mich innerlich. Ich glaub nicht daran, dass das ein Märchen ist. Das hier ist das wahre Leben. Doch ich hoffe, du siehst mich als dein Märchenprinz. Ich hoffe, du fährst nie wieder mit dem Bus an mir vorbei. Denn dann stehe ich wieder ganz allein. Dort im Regen, wo ich öfter stand, wo das Regenwasser fließt und das ganze Laub mir zieht vom Straßenrand. This is my God's dream to me. The beauty in your face I see. And all I wish is that you to me, and it's not like a dream to me.